Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften zur Veranstaltung des heutigen Abends mit dem nachdenklichen Titel 1968, 40 Jahre danach, was nun? Wie Sie der Einladung entnehmen konnten, ist der heutige Abend eine Kooperationsveranstaltung zwischen der Deutsch-Französischen Gesellschaft Frankfurts, dem Institut für romanische Sprachen und Literaturen sowie dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der hiesigen Universität. Eigentlich sollte heute Abend die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, Frau Professor Dr. Uta Ruppert, Sie hier begrüßen und gemeinsam mit Herrn Braoui, dem Präsidenten der Deutsch-Französischen Gesellschaft, die Moderation des Gesprächs vornehmen. Leider ist Frau Professor Ruppert schwer erkrankt und so habe ich als Studiendekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften heute Abend das unerwartete Vergnügen, Sie hier stellvertretend begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und deute dieses breite Erscheinen als ein Interesse sowohl an den Protagonisten des heutigen Gesprächs als auch an der Thematik des heutigen Abends. Der Titel der Veranstaltung legt es nahe zu fragen, was wir aus den Diskussionen von damals auf die Fragen von heute übertragen können und beziehen können. Er legt es nahe, einen Vergleich zwischen 1968 und heute zu ziehen oder zumindest zu versuchen zu ziehen. Die dabei aus meiner Sicht dringlichste Frage lautet, wieso gibt es heute so viel weniger Debatten und Aufbegehren, obwohl die Krisenerscheinungen in Universität und in Gesellschaft heute doch mindestens genauso scharf sind wie damals. Die Debatten, wenn wir uns erinnern, von 1968 waren alle politisch gekennzeichnet und waren durch den Zweifel und die Kritik an diversen gesellschaftlichen Begebenheiten charakterisiert. Man denke nur an den Vietnamkrieg, an die Struktur der Hochschulen, an das Bemühen, repräsentative Demokratie zu installieren, an die Macht der Wirtschaft mit ihren umfänglichen Folgen für Gesellschaft, an die Frage, ob wir in einer Technokratie oder einer technokratisierten Gesellschaft leben, an die Rolle von Experten und ihren Autoritäten, an die Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft, an den Einfluss von Massenmedien in der Gesellschaft, an die Fragen, was ist es, wenn wir von Konsumgesellschaft sprechen, was ist eigentlich mit ihr verbunden, welche Dimensionen von Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung sind damit verbunden und so weiter und so weiter. Viele Bereiche also, von denen wir heute sagen können, dass sich die Fragen und die Probleme, die damit verbunden sind, keinesfalls gelöst haben, sondern dass sich im Gegenteil eine Fülle von verschiedenen Anknüpfungsmöglichkeiten oder Folgeprobleme daraus ergeben haben. Das heißt, darüber nachzudenken, was hat sich eigentlich von 1968 bis heute verändert und die Frage aufzuwerfen, können wir eigentlich an Positionen, an Debatten und auch an Thesen und Überlegungen aus der damaligen Zeit anknüpfen? Und wenn ja, was spricht eigentlich dafür? Und wenn nein, was hat sich eigentlich verändert? Und wo sind eigentlich die Grenzen von Übertragbarkeit? Ist etwas, was meine kursorische Auflistung der verschiedenen Themen andeutet, ganz, ganz viele Möglichkeiten hat und ganz viele Anknüpfungspunkte bietet. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen heute einen ganz interessanten und anregenden Abend. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann mich dem gleich anschließen und begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Instituts für Romanen. romanische Sprachen und Literaturen. Ich freue mich ganz besonders, weil das heute die erste Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft ist und bin sehr erfreut über das Interesse, das diese Kooperation hier weckt. In unserem Institut hatten wir vor 2 Wochen hier in diesem Raum eine etwas weniger gut besuchte Veranstaltung des Forum France Monde Francophone zum Thema Antisemitismus und unser alternatives Thema wäre gewesen, Sie erraten es schon, der Mai 68 in Deutschland und Frankreich. Die Thematik des Antisemitismus wurde in Verbindung mit 68 unlängst diskutiert. Gibt es eine Verbindung? Diese These wurde aufgestellt von Götz Ali. Und Ali hat sogar einen kausalen Zusammenhang hergestellt zwischen beiden Phänomenen. Herr Cohn-Bendit hat diese These Alis bereits kritisch kommentiert. Aus meiner Sicht als Romanist gibt es noch weitere ebenso interessante Aspekte, auch kulturübergreifende Aspekte, die heute Abend diskutiert werden können. Ich denke dabei besonders an die exemplarische deutsch-französische Familiengeschichte der Cohn-Bendits, die in der Emigration 1933 begründet ist. Ich denke auch an das typisch französische politische Engagement des Intellektuellen und erinnere an den Besuch von Andreas Baader in seiner Zelle in Stammheim gemeinsam mit Jean-Paul Sartre 1974. Ich denke auch an die kulturübergreifende und außereuropäische Dimension von 68. Als Lateinamerikanist erinnere ich an die blutig niedergeschlagenen Studenten- und Arbeiterrevolten von Mexiko bis Argentinien, die das Jahr 68 zu einem Merkmal, zu einem Mahnmal der kollektiven Erinnerung gemacht haben in ganz Lateinamerika. Das Scheitern der Utopien in Lateinamerika wird markiert durch den Sturz Salvador Allende's durch die Truppen Pinochets 1973. Die bereits angesprochene Frage nach dem Weiterleben des emanzipatorischen Potenzials nach der gewaltsamen Repression in Zeiten neoliberaler Globalisierung ist auch aus deutsch-französischer Sicht zu stellen. Die Entwicklung von Denis Le Rouge zu Denis Le Vert ist ein Ausdruck davon. Die Anti-68er Politik des gegenwärtigen französischen Präsidenten Sarkozy ein anderer. Als Literaturwissenschaftler möchte ich abschließend noch auf die ästhetische Dimension hinweisen. In der kontroversen Vielheit der Debatten um die historische Bedeutung von 68 vermittelt die Literatur Wahrheit via Fiktion. Der literarische Modus der Einfühlung ermöglicht ein tieferes Verstehen, vor allem von Epochen, die durch hohe emotionale Energie geprägt sind. Auch für den literarischen Aspekt sind die beiden Diskutanten des heutigen Abends kompetent. Kollege Oevermann aufgrund der von ihm entwickelten objektiven Hermeneutik und Herr Cohn-Bendit moderierte, wie ich auf seiner Homepage entdeckte, 1994 bis 2003 als Nachfolger von Elke Heidenreich den Literaturclub des Schweizer Fernsehens. Das Ästhetische als Schnittstelle von Erkenntnis und Empfindung, Das brauche ich an der Wirkungsstätte Theodor W. Adornos eigentlich nicht zu erwähnen, manifestiert sich freilich nicht nur in der Literatur, sondern auch und vielleicht vor allem in der Musik. 68, die 60er Jahre, sind auch vom Geist einer neuen Musik getragen, die das Leben vieler vielleicht nachhaltiger verändert und bewegt hat als so manche politische Idee. Dafür, dass dieses Feuer dieser Frankfurter ästhetischen Tradition auch heute Abend brennen wird, das garantieren unsere beiden Gäste. Und ich bin sicher, es wird hier spannende Diskussionen geben. Bienvenue à tous, une très bonne soirée. Sie müssen sich leider noch ein paar Sekunden gedulden, bevor es wirklich zum Duett kommt. Es freut mich sehr und ich möchte mich bei Professor Spiller und Professor Ruppert herzlich bedanken, dass wir diese Veranstaltung hier in der Uni Frankfurt machen dürfen, weil es war ja nun mal Herz des Geschehens. 1968 neben Berlin war Frankfurt, die Universität von Marcuse, im Herz des Geschehens. Und sehr symbolisch finde ich die Einweihung letzten Freitag von dem House of Finance hier auf diesem Campus, wo sämtliche Vorstandsvorsitzenden aller Großbanken anwesend waren. Es gab also le bon et l'arrière-bon, wie man auf Französisch sagt, um das neue House of Finance zu zelebrieren, als neuen Modus, exemplarischen Modus, wie es von Steinbrück gesagt wurde, für die öffentlich-rechtliche Zusammenarbeit mit Privatgeldern. Nämlich so soll die Universität heute aussehen. Und das gerade in Frankfurt fand ich dann besonders interessant. In Frankreich scheint man sich viel mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben als in Deutschland, wenn ich jetzt auf Mai 68 komme. Le Monde hat jeden Tag in ihrer Ausgabe die Erstseite von der jeweiligen Zeitschrift des Mai 68 veröffentlicht und es hat unzählige Podiumsdiskussionen und Talkshows am Fernsehen gesehen, die sich in allen möglichen Formen mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Während meines Wissens in Deutschland keine einzige große Talkshow sich diesem Thema gewidmet hat. In Frankreich meinte sogar der Kandidat Sarkozy, dass es dabei bei der Präsidentenwahl um die Frage ging, und ich zitiere, ob das Erbe von 68 fortgeführt oder liquidiert werden solle. Eine so hochstilisierte Diskussion gibt es in Deutschland nicht. Ob es überhaupt ein Erbgut 68 gibt, dazu zeigen die Stellungnahmen von zwei französischen Soziologen, wie breit die Meinungen auseinanderklaffen. Edgar Morin spricht von Revolution und Kommune, Anspielung auf das 19. Jahrhundert, während Raymond Aron von Karneval und Psychodrama sprach. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass beide kurz, wahrscheinlich zu kurz nach Mai 68 ihre Meinung geäußert hätten. Aber die Meinung von Raymond Aron wird heute vom Philosophen Glücksmann, damals Maoist, vertreten. Der sagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am 17. Februar 2008, die Generation 68 existierte genau 3 Wochen. Sie hat sich danach zerstreut. Es war eine kurze Erhellung über das 20. Jahrhundert, mehr nicht. Ganz anders liest man es im Vorwort von dem Buch 1968, Die Revolte, das einzige Buch, was Daniel Cohn-Bendit uns für diesen heutigen Abend empfohlen hat. Hier liest man, ich zitiere, in den wenigen Seiten, die von ihm selbst dann nur verfasst sind, Erziehung, Bildung, Sexualität, ein Infragestellen überkommener Autoritätsverhältnisse, die Beschäftigung mit dem Schrecken der deutschen Vergangenheit, der Umgang zwischen den Geschlechtern und zwischen den Generationen, das Verhältnis der Bürger zum Staat, politische Beteiligung, Mitbestimmung in den Betrieben, Einsicht in ökologische Zusammenhänge, all dies stand in jenen bewegten Jahren auf der Tagesordnung und wurde durch die Debatten und Aktivitäten der 68er praktisch neu definiert. Da sind wir natürlich sehr weit vom Karneval, von der Remoire. Daniel Cohn-Bendit ist die zentrale Figur der Bewegung in Frankreich. Aus seiner Biografie, die den meisten ja von Ihnen bekannt ist, möchte ich nur wenige Elemente herausgreifen, die für die heutige Diskussion eine gewisse Relevanz haben können. Er ist ein deutsch-französischer Grenzengänger, deutscher Student in Frankreich, wird er zum Führer der Mai-Revolte, und die immense Solidarisierung sieht man unter anderem daran, dass die Mai-Bewegung in Frankreich eine ganz neue Eskalationsstufe kannte, nachdem er am 21. Mai, länger war das nicht, des Landes verwiesen wurde. Er kam dann zwar hinterher mit gefärbten Haaren und einem Bart mal zurück, und das führte dann neu zu einem Aufbruch, aber die Solidarisierung war enorm. Er kam dann zurück nach Frankfurt und seine Zeitschrift Pflasterstrand ist die direkte Übersetzung des Slogans von Mai 68 in Paris, Sous les pavés la plage. Und seitdem kennt man ihn, wie eben schon gesagt wurde, aus Dany le Rouge wurde Dany le Vert. In Deutschland zuerst stellvertretender Bürgermeister in Frankfurt, Europaabgeordneter der Grünen in Deutschland, dann in Frankreich 99, wo die Grünen nie richtig einen Stellenwert haben gewinnen können. Er es aber geschafft hat, die Zahlen fast zu verdoppeln, und kam dann wieder nach Deutschland und ist jetzt Co-Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Mit ihm wird debattieren Professor Oevermann, und hier lasse ich gerne Professor Liebsch ihn präsentieren, weil sie ihn viel besser kennt als ich. Ja, bevor es jetzt endlich losgehen soll, noch drei kurze Sätze, um Ihnen Ulrich Oevermann vorzustellen. Ulrich Oevermann war bis vor ganz kurzem Professor für Soziologie und Sozialpsychologie am hiesigen Institut für die Grundlagen der Gesellschaftswissenschaften. Er ist gerade emeritiert und hat just vor 3 Wochen seine Abschiedsvorlesung gehalten. Ulrich Oevermann ist Anfang der 60er Jahre nach Frankfurt gekommen, um eine Assistenz bei Jürgen Habermas anzutreten. 1970 hat er dann die besagte Professur für Soziologie und Sozialpsychologie hier in Frankfurt übernommen und hat seither an einem großen Programm gearbeitet, nämlich er hat im Rahmen seiner sozialisationstheoretischen und familiensoziologischen Forschung die Methodologie der objektiven Hermeneutik entwickelt und sie seither auf diverse Gegenstandsbereiche der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften bezogen. Das heißt auf Gebiete der Sozialisationsforschung, der Professionsforschung, der Familienforschung und Forschung über Religiosität und Habitusformationen und Deutungsmuster. Also ein sehr, sehr großes Spektrum ganz verschiedener Anwendungen, die immer diesem methodischen, methodologischen Programm gefolgt sind. Ulrich Oevermann ist für den Rahmen der heutigen Veranstaltung ein außerordentlich interessanter Diskutant, weil er nämlich von sich sagt, er sei kein 68er. Ulrich Oevermann war im SDS, ist aber schon lange vor 1968 ausgetreten und hat sich immer wieder zu der Studentenbewegung der damaligen Zeit kritisch geäußert. Die hochschulpolitischen Vorstellungen der Studentenbewegung um 68 waren ihm suspekt. Er fand sie classy, um ein englisches Wort zu benutzen. Er hat gesagt, es ist sozusagen ein Ausdruck eines bürgerlichen, eines elitären Unterfangens gewesen, was sich unter anderem auch darin zeigte, dass, wie wir ja alle wissen, die Studierenden sich darum bemüht haben, damals die Prüfungsmodalitäten abzuschaffen. Es gab danach also weniger Klausuren und mehr mündliche Prüfungen, und sich gut in mündlichen Prüfungen präsentieren zu können, ist ganz klar ein bürgerliches Privileg, das von Kindern aus der der damals noch sogenannten Arbeiterklasse sehr viel weniger gut und leicht und erfolgreich absolviert werden kann. Kritisch hat Oevermann sich auch immer wieder zur Gesellschaftspolitik der damaligen Studierendenbewegung oder Studentenbewegung geäußert und hat gesagt, viele der damals durchgesetzten Forderungen seien mit einem autoritären Duktus vorgetragen worden, wären sozusagen auf Ausgrenzung von Andersdenkenden hinausgelaufen und müsste man sich kritisch noch einmal unter die Lupe nehmen und diese anschauen. Ich denke, Sie haben eine Idee, wie die Polarität des heutigen Abends aufgespannt sein könnte, aber lassen wir uns überraschen. Ja, ich würde jetzt einladen, vielleicht zu ersten Statements von beiden, die relativ kurz. Wo ich um relative Kürze bete, die Abschiedsvorlesung von Professor Oevermann habe ich aus dem Internet runtergeladen und habe gesehen, dass sie ganze 64 Seiten lang ist. Jede angesprochene Frage heute Abend könnte mit Sicherheit 64 Seiten Ausführungen verdienen, aber wir werden versuchen, verschiedene Themen anzuschneiden und deshalb bitte ich um Kürze. Wenn vielleicht Herr Cohn-Bendit anfangen könnte mit seinem Statement. Ja. Ob Sie jetzt die angestellte Fragen, eigentlich sollte Ulrich Oevermann jetzt eine positive Würdigung von 68 machen und ich eine negative, aber ich mache es auch anders, mir ist egal, beide Rollen kann ich spielen. Also ich werde versuchen, heute Abend mal die Methode der positiven Hermeneutik auf 68 anzuwenden und versuchen rauszukriegen, was wir daraus gewinnen können. 68, wenn man das Jahr nimmt, ist ja ein sagenhaftes Jahr. Und jeder kann jetzt assoziieren, Warschau, März 68, Revolte der polnischen Studenten gegen den Verbot eines Theaterstücks, Besetzung der Universität, Niederschlagung dieser Revolte, große antisemitische Welle ausgelöst und organisiert von der polnischen kommunistischen Partei, Verhaftung der meisten Sprecherinnen und Sprecher dieser Revolte. Dann haben Sie die Jahreszahlen, können Sie oder die Monatszahlen oder den Tag können Sie sich dann im Internet runterladen. Das geht dann schneller. Sie haben den Anschlag auf Rudi Dutschke. Sie haben die Ermordung, vorhin ist schon gesagt worden, die Revolte in Mexiko vor den Olympischen Spielen mit ungefähr 40 bis 50 Toten. Dann haben Sie die Ermordung von Martin Luther King und Bob Kennedy, dann haben Sie den größten Generalstreik, den die Geschichte gekannt hat. Wenn ihr vielleicht die Texte von Rosa Luxemburg im Kopf habt über den Massenstreik, die sprach dann von Streik mit 50, 60, 70.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. In Frankreich streikten dann über 13 Millionen Menschen, waren in diesen Generalstreik eingebunden, bis hin zu den Fußballern, den französischen Verband besetzt hat mit der Spruch Fußball den Fußballern. Die Filmer haben in Cannes Festspiele besetzt, Godard, Truffaut, die alte Jeanne Moreau hat den Vorhang zu, also damals, heutige Alte, damals viel jüngere, den Vorhang zugehalten, damit die Festspiele nicht stattfinden können. Sie haben das Ende des Traums eines demokratischen Sozialismus gehabt, mit dem Aufstand, erstmal mit dem Aufstand in Prag und die Niederschlagung des Aufstands durch die Truppen des Warschauer Pakts. Wenn ich das alles so erzähle, dann kann man hermeneutisch nur sagen, da ist was passiert in diesem Jahr. Und ich glaube auch, ich habe gerade in Frankreich ein Büchelchen veröffentlicht, das ist ein langes Interview mit dem französischen Titel Forget 68, also auf Deutsch gesagt Forget 68. Ich habe diesen Titel deswegen genommen, weil man diesen Titel in allen Ländern ohne Übersetzung einfach nehmen kann, für alle Übersetzungsbücher. Forget versteht jeder und 68 ist eine Ziffer, die überall in der Welt etwas auslöst. Deswegen muss man nicht erklären, worum es geht. Und wenn ich habe diese These einfach verstehen, weil ich sage, 68 hat in den unterschiedlichsten Gesellschaften, mit unterschiedlichsten Gründen, diese Gesellschaft verändert, beziehungsweise hat einen Veränderungsprozess eingeleitet. Und zwar, es ist ein Veränderungsprozess, was meistens eingeleitet wurde von der Nachkriegsgeneration. Und zwar die Nachkriegsgeneration in Polen oder in anderen Ländern, die im Grunde genommen der Kriegsgeneration, die die jeweiligen Gesellschaften dann geprägt haben in dieser Zeit, ob in Polen oder in Deutschland oder in Frankreich, dieser Kriegsgeneration gesagt hat, die Welt, die Gesellschaft, das Leben, wie ihr euch das vorstellt und wie ihr uns aufzwingen wollt, das wollen wir nicht. Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Wir wollen unser Leben, unsere Träume verwirklichen. Zugegebenermaßen muss man sagen, waren manchmal diese Träume politisch artikuliert meist bizarr. Also für mehr Freiheit im Namen der chinesischen Kulturrevolution, das muss man schon bringen. Oder für mehr Freiheit mit dem Sexsymbol Che Guevara, das muss man schon bringen. Wissen, dass Che Guevara ein Programm zur totalen Umerziehung des Menschen war, wenn man seine Schriften genau liest. Aber ich glaube, mit diesem Widerspruch können wir leben. Und wenn ich sage heute Forget 68, dann meine ich, wir haben heute andere Probleme. Die Gesellschaft, wie sie heute ist, hat überhaupt nichts mehr zu tun mit der Gesellschaft, wie sie damals war. Ich gebe immer ein Beispiel, ganz einfach für Frankreich, man kann es für andere Länder ähnliche Beispiele nehmen. Mitte der 60er Jahre musste in Frankreich eine verheiratete Frau, wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollte oder ein Bankkonto eröffnen, brauchte eine schriftliche Erlaubnis ihres Ehemannes. Gegen diese Gesellschaft wurde rebelliert. Und wer sagt, man will diese Rebellion liquidiert, sagt er, er will zurück zu dem, was ist. Ich bin mal gespannt, was Carla Bruni dem Sarkozy sagen würde, wenn sie zurück musste zu dieser Zeit. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Denn wenn es einen 68er gibt, der nach einem Spruch in Frankreich, nämlich seiner Lust nachgehen ohne Grenzen, dann ist es Sarkozy. Und das sagt, im höchsten Staatsamt geht er seiner Lust ohne Grenzen entgegen. Er ist, wenn man will, so wie ein Linkshänder, der nicht links schreiben will, darf, ist ein verhinderter 68er, der es nicht zugeben kann. Aber das ist jetzt eine andere Frage, ja? Ich will damit sagen, Forget 68 ist, dass wir jetzt eine andere Ebene haben. Ich habe vorhin Martin Luther King und Bob Kennedy genannt. Und wenn heute, über 45 Jahre danach, Barack Obama vielleicht Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, dass es überhaupt möglich ist, dann sage ich, verdammt nochmal, es ist in diesem Amerika viel geschehen. Dass heute möglicherweise ein Schwarzer, und zwar ein Schwarzer in dem Grunde genommen eine Vereinigung ist, politisch, inhaltlich, menschlich, von Martin Luther King und Bob Kennedy, dann meine ich, zeigt man, wie die Welt sich verändert hat. Und ob Bob Kennedy, ob Barack Obama oder Hillary Clinton gewinnt, das ist beides, wäre das eine unheimliche geschichtliche Entwicklung. Und so kann man sagen, wird in Amerika die letzte Schlacht der 60er Jahre, wird das alte Amerika, das weiße Amerika, das männlich-weiße Amerika, McCain noch einmal gewinnen oder wird das neue Amerika, was in den 60er Jahren begann, sich zu artikulieren, mit der Bewegung für die Rechte der Schwarzen, mit den Bewegungen zur Emanzipation, wird sich dieses neue Amerika endlich am Anfang dieses Jahrhunderts durchsetzen? Da kann ich doch sagen, es ist doch toll. Und man kann auch vieles sehen, wie es auch Dinge sich negativ verhalten hat. Wenn man, und da will ich nur das zwei Beispiele nennen, Polen. März 1968 gab es zwei Persönlichkeit die Sprecherinnen und Sprecher dieser Revolten war. Der eine hieß Adam Michnik, der andere war einer der beiden Kaczynski-Brüder. Beide waren in dieser Revolte. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus sind alle Probleme der polnischen Gesellschaft plötzlich wiedergekommen. Und alle, die geglaubt haben, mit Solidarność würde eine freiere Gesellschaft in Polen entstehen, die sahen sich getäuscht. Heute haben wir ein Polen, was im Grunde genommen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eine demokratische, offene Identität noch finden muss. Schließlich Frankreich. Frankreich ist ein Land, was gern revoltiert. Frankreich ist ein Land, was gern Revolution macht. Frankreich ist stolz auf 68, genauso wie sie stolz sind auf dem Airbus, stolz sind auf dem Concorde, stolz sind auf all das alles, was die Franzosen, auf die französischen Atomkraftwerke. Und im Grunde genommen gibt keinen französischen Politiker und Politikerin, links wie rechts, die nicht stolz waren. Wir haben den größten Generalstreik geschaffen, das die Welt je gesehen hat. Mit diesem Stolz kann allerdings Frankreich schlecht umgehen, weil sie können die Lektionen daraus nicht schließen. Aber eins ist klar, in dieser, vorhin wurde von neoliberalen Zeit gesprochen, in dieser Zeit der Ängste, die wir heute erleben, sind die Emotionen von 68 genügen nicht mehr. Das heißt, um die Antworten zu finden, dass wir wieder emanzipativ in dieser Gesellschaft denken können, da brauchen wir neue Inhalte, neue Impulse. Forget 68, es war wunderbar, es war ganz toll, es war Meschugge, es war verrückt, es war manchmal versponnen, es war autoritär, es hat totalitäre Strömungen gehabt, Götz Ali irrt mit dem Antisemitismus. Es war totalitär, bestimmte Momente, wie in Frankreich. Aber man kann doch nicht die Geschichte 68 auf das deutsche Problem wieder reduzieren und wieder die Deutschen haben wieder was Spezifisches. Also hier waren die Studenten in der Tradition jetzt der Neonazi-Studenten. Nein, es waren totalitäre Momente in dieser Bewegung. Das müssen wir anerkennen. Und diese totalitären Momente haben sich bis zu RAF verknüpft. Das muss man auch sehen. Aber das war nicht die gesamte Bewegung. Und deswegen glaube ich, dass wir das Beste, was wir machen können, ist jetzt über die Probleme von heute diskutieren. Danke sehr. Aber es ist eine schöne Geschichte. Also hermeneutisch soll sie übernommen werden. Sie fand ich ganz sympathisch im Übrigen. Ja, also, werde ich machen. Ich will einiges aufzählen, was nach meinem Dafürhalten bei den etwas kalenderrituellen Erinnerungen alle 10 Jahre an 68 ein bisschen zu kurz kommt, werde mich also bemühen, das weniger Geläufige zu versuchen herauszuholen. Ich möchte mit einem Bekenntnis beginnen. Ich bin ja aufgefordert worden, etwas Positives herauszustellen. Das will ich an den Anfang setzen. Ich glaube, ein Kennzeichen dieser 68er-Generation war, dass Bemühen und die Sehnsucht nach der Authentizität einer Lebensführung, wie sie vorher in den anderen Generationen nicht möglich war. Das, denke ich, ist sozialpsychologisch ein Grundzug und damit gekoppelt ein enormer Mut, Karriereopportunismen zu vermeiden, im Sinne der Selbstbestimmung Fremdbestimmungen abzuweisen. Das muss man nun aber untersuchen, warum das in der damaligen Zeit und gerade um 68 herum möglich war. Ich konzentriere mich erstmal auf die deutschen Verhältnisse natürlich. Also ich glaube, dass die Studentenbewegung eigentlich weniger selbst Beweger war als Bewegte. Sie war sozusagen ein Gefäß für eine Entwicklung, die der Weltgeist schon lange auf der Zunge hatte. Und ich denke, dass dieses Gefäß hauptsächlich die Funktion hatte, einen bedingt durch die Wirkungen des Zweiten Weltkrieges auf dem ganzen Globus sozusagen veranlassten oder bewirkten Enttraditionalisierungsstau, den die Entwicklung der Gesellschaft sich nicht mehr leisten konnte, diesen Enttraditionalisierungsstau zu erledigen. Dafür war sie sozusagen die Avantgarde und man muss dazu sagen, sie war die Avantgarde unter Bedingungen einer privilegierten Existenz, zumindest in Deutschland. Damals waren an der Universität, muss da nur dran erinnern, nur 7% der Studenten Arbeiterkinder und teilweise noch weniger. Es waren also die Agenten der Studentenbewegung kamen aus privilegierten Verhältnissen. Und was dazu kommt, sie haben profitiert von der damals noch enorm ausgeprägten Autonomie der Universität als Institution, die heute mehr oder weniger wie eine Holding geführt wird nach Managementkriterien. Und unter diesen privilegierten Bedingungen der autonomen Universität konnte man viele Formen der symbolischen Regelverletzung kreativ entwickeln. Das darf man nicht dabei vergessen. Mit dem Traditionalisierungsstau hing zusammen so etwas wie eine Suche nach allen möglichen Theorien, nach vergessenen Theorien vor allen Dingen, also Wiederaufleben von Marx und Freud, die gewissermaßen doch so etwas wie ein Religionsersatz eigentlich waren und dazu dienten, eine Sinngebungsquelle zu eröffnen. Sie waren eigentlich weniger ein Instrument wissenschaftlich-methodischer Erkenntnis als ein Medium sozusagen der Sinnsuche. Dazu muss man eben auch sehen, dass die Studentenbewegung 68 ist eine Zäsur im Prozess, das hängt mit dem Enttraditionalisierungsstau, dem letzten Abbau zusammen, der Säkularisierung. Vor 68 war in Deutschland, lag die Beweislast bei demjenigen, der einer kirchlich sanktionierten politischen Meinung widersprach. Nach 68 war es genau umgekehrt, da musste sich derjenige rechtfertigen, der noch sozusagen eine kirchlich begründete Position vertrat. Das war ein wichtiger Umschwung und an die Stelle trat dieses Lebensgefühl in einer quasi religiösen Funktion. Dazu muss man nun auch sehen, und da möchte ich eine Korrektur an vielen Interpretationen anbringen, was die Generationenzurechnung der 68er in Deutschland anbetrifft. Die werden nämlich meines Erachtens immer falsch zugeordnet und es werden die Anführer mit der Gefolgschaft verwechselt. Man muss aber, wenn man von 68 spricht, von der Gefolgschaft sprechen, also von der mobilisierten Gefolgschaft, denn ohne die hätte es diese Bewegung nicht gegeben. Und die waren nicht zwischen 35 und 50 geboren, sondern zwischen 45 und 55. Und dies ist eine Generation, die sich von den Vorausgehenden sehr massiv unterscheidet. Es ist eine Generation, die stabile Väter hat, die nicht mehr im Krieg sind, die also sozusagen zu Hause sind, aber die strukturell, das heißt nicht gewollt, nicht bewusstseinsmäßig, nicht mehr autoritär sind. Die Soziologen haben in der Nachkriegszeit noch lange an die autoritäre Familie geglaubt, die hat es nach 45 überhaupt nicht mehr gegeben. Wir haben das auch geglaubt, wir haben eine relativ große Untersuchung 1967, 68 mit einer Befragung zu Erziehungsstilen gemacht und wir haben Das ist eine für Umfrageforschung kleine Stichprobe gewesen, weil wir nicht standardisierte Interviews, die sehr lang sind, gemacht haben und die Sache intensiv ausleuchten. Nicht eine einzige Familie mit einem autoritären Vater gefunden, 1967. Alle haben uns, ja, wir sind überall gewesen, in den tiefsten Provinz. Wir haben eine Ausnahme gefunden und das war ein SPD-wählender evangelischer Diakon. Ja. Und das halte ich auch nicht für untypisch. Es war so, dass die Eltern, die wir da befragt haben, ein schlechtes Gewissen hatten, liberal zu sein. Sie meinten, sie seien dazu verpflichtet, sie müssten autoritärer sein, waren sie aber nicht. Es war strukturell erzwungen. Es gab auch keine Vaterabwesenheit. Die Väter, die wir damals angetroffen haben, haben sich intensiv an der Sozialisation und Erziehung der Kinder beteiligt. Jetzt muss man sehen, in den 60er Jahren bereitet sich der Umbruch und die Revolte schon lange vor. 62 Schwabinger Krawalle, die Ausstellung Nazi-Justiz vom SDS organisiert 1961 und so weiter und so fort, man könnte vieles aufzählen. Die 60er Jahre waren eine Epoche enormer Prosperität relativ. Die Zeit eines plötzlich anbrechenden Wohlstands nach Beendigung der Wiederaufbauphase in den 50er Jahren. 65 im Übrigen Beginn der ersten Rezession, das heißt Rückkehr in die Normalität. Rückkehr in den Rhythmus von Wirtschaftswachstum, wie er sozusagen weiter gedankenexperimentell konstruiert gelaufen wäre, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte. Und damit sozusagen ein Krisenbewusstsein auf der Folie eines ersten erreichten Wohlstandes. Auch das gehört zur Privilegierung. Man muss sich vorstellen, innerhalb der Dekade der 60er Jahre ist das Nettoeinkommen in der Bundesrepublik um 50% gewachsen. Die Familien mit Fernseher haben sich verdreifacht in dieser Zeit. Es ist die Zeit des beginnenden Autobesitzes und eines enormen Eigenheimbesitzerwerbs. Also alles das sind Bedingungen, an denen die Generation der 68er gewaltig profitiert hat. Sie ist die erste Generation der Verschweizerung in der Bundesrepublik. Das heißt, sie partizipiert am von ihren Eltern erworbenen Wohlstand, die ihre Kinder nach dem Motto erzogen haben in der Zeit, und gerade die 68er Generation, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Und nun komme ich zu einem weiteren Punkt. Die Generationenzugehörigkeit der Eltern der 68er ist ebenfalls falsch. Diese Eltern sind geboren worden bei sehr konservativer methodischer Auslegung zwischen 1915 und 1930. Das heißt, sie waren gar nicht in der Lage, vom Alter her die Nazis an die Macht zu wählen. Wenn man von der Grundtatsache der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgeht, nämlich, dass die Deutschen die Nazis ungezwungen an die Macht gewählt haben und dass sie nicht in der Lage waren, dieses verbrecherische System aus eigener Kraft zu beseitigen, dann ist die Generation der 68er hat dabei sozusagen die größten Opfer gebracht. Ich will das mal so pointiert sagen. Sie sind aber von ihren Kindern auf das Tribunal des Naziregimes gesetzt worden. Und das ist eine ganz falsche Konstruktion, die bis heute in der Interpretation der 68er beibehalten wird. Ich will es mal sehr bösartig interpretieren. Ja. Dass die 68er für sich das Privileg in Anspruch nehmen, historisch falsch im Übrigen, sie hätten die Vergangenheitsbewältigungsdebatte überhaupt erst ernsthaft in Gang gesetzt. Das ist sozialpsychologisch gesehen für mich eine Reaktion, die die Funktion hat, die Dankbarkeitsverpflichtung, die sie objektiv ihren Eltern gegenüber haben, die sozusagen, weil das immer unangenehm ist, abzuweisen. Und das kann man am besten, wenn man die tribunalisiert. Denn diese Eltern, um das nochmal, also wir haben ja Ergebnisse, Christel Gärtner hat die in ihrer Rehabilitation ja dargestellt, dass zwischen 1915 und 1930 Geborene, die kann man aufteilen, das erste Drittel, das sind diejenigen, die von den Nazis missbraucht worden sind als Jugendliche und die mit dem Lebensgefühl aufgewachsen sind, auf uns kam es an. Die zweite Generation, das zweite Drittel hat überhaupt keine Adoleszenzkrisenbewältigung gehabt, weil es vom Krieg geschluckt worden ist, das Moratorium. Und das dritte Drittel waren die Nie-Wieder-Generation, deren Adoleszenzkrisenbewältigung mit 45 ungefähr zusammenfiel. Also die haben sozusagen die Suppe der deutschen Geschichte auslöffeln müssen, bis sozusagen sie haben den Wiederaufbau leisten müssen und sie haben sich dann von ihren Kindern aufs Tribunal setzen müssen. Das einzige Privileg, was diese Generation, für die ich hier jetzt mal eine Lanze breche, gehabt hat, war, dass sie privilegierte Rentner waren sagen wir mal, ab 1975, 1980. Also sie waren sozusagen Rentner, wie sie spätere Generationen nicht mehr sein können. Das muss man, denke ich, diese Korrekturen anbringen, um das, was ich den Mut und das Streben nach Authentizität genannt habe, dafür sozusagen den objektiven, historischen oder sozialstrukturellen Hintergrund zu haben. Jetzt ein letztes Wort, ich müsste noch vieles sagen, zur Differenz zu heute. Also ich würde, Frau Liebsch hat das Thema ja schon in ihrer Einleitung angesprochen, ich würde noch etwas weitergehen und würde sagen, im Vergleich zu heute waren die objektiven Krisen 1968, nämlich die Situation an der Universität im Kleinen gesehen, im Übrigen in den 68ern der Studentenbewegung kam es auf die Universität überhaupt nicht an, das war ihr ziemlich egal. Die Universität war eigentlich nur ein Vorwand. Dutschke hat sich nie für die Universität interessiert, sondern für die Weltpolitik. Die Universität war nur ein Vorwand. Die Krise der Universität war damals vergleichsweise gering im Vergleich zu heute. Die gesellschaftliche Krise war überhaupt nicht da im Vergleich. Heute dagegen haben wir eine Transformation der Universität eines riesigen Ausmaßes. Wir haben die endgültige Zerstörung der Humboldt-Universität und wir wissen nicht, was die Folgen sind, im Kleinen. Wir haben im Großen, nur Stichwort, 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger und kein Wochenende bisher, an dem sie auf die Straße gehen. Eine große Krise. Wir haben eine Krise am Arbeitsmarkt, die im Grunde genommen so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen erforderlich machen müsste. Aber selbst die Grünen haben das wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und diese Kartoffel auch nicht wieder konsequent aufgenommen. Am letzten Parteitag der Grünen ist das ziemlich daneben gegangen. Wir haben eine Linke, die sowohl Mindesteinkommen vertritt wie Grundeinkommen und das beides widerspricht sich radikal. Man kann nicht das eine fordern und das andere, weil das sind zwei vollkommen verschiedene Logiken. Das heißt also, es ist ein rein populistisches Programm. Und das ist die Krise, also die ich hier nur sozusagen nennen kann, dass eigentlich, wenn man sich jetzt fragt, warum gibt es keine vergleichbare, ja, eine viel erforderlichere Revolte oder Rebellion dagegen, warum gibt es keine Massenbewegung dagegen, dann denke ich, ist eine erstmal einfache und sehr vordergründige Interpretation oder Deutung die, dass heute für diese Krisendiagnose ein Diskurs nicht vorhanden ist. Es gibt keinen gültigen zeitdiagnostischen Diskurs, der etwa aus den Sozialwissenschaften geliefert würde. Wir haben stattdessen einen außerordentlich reduzierten Diskurs, den ich den Diskurs der Verbetriebswirtschaftlichung nennen würde, der mit dem Neoliberalismus manchmal bezeichnet wird. Das ist ein Diskurs, der außerordentlich mächtig ist, obwohl intellektuell sehr dünn. Warum ist er so mächtig? Ich habe mir diese Frage häufig gestellt und bisher nur eine vorläufige Antwort gefunden darauf, die nicht besonders befriedigend ist. Er ist deswegen so mächtig, weil jedes Argument, das man gegen einen Vertreter dieses Diskurses vorbringt, einen sofort dazu zwingt, die Grundlagen dieses Diskurses in Frage zu stellen. Und wenn man das tut, dann kriegt man sofort das Gegenargument, in welcher Welt leben Sie eigentlich? Und Sie haben den letzten Schuss wohl noch nicht gehört. Ich will deinen Optimismus, was USA anbetrifft, nicht in dieselbe Richtung bringen. Das halte ich für sozusagen gutmütig, aber dem würde ich doch widersprechen. Ich glaube nicht, dass selbst wenn Obama jetzt drankommt und gewählt wird, dass das, was was im Sinne dieses Diskurses verantwortet wird, weltpolitisch und außenpolitisch viel ändern wird. Ich bin da sehr skeptisch. Ich bin genauso skeptisch ähnlich skeptisch wie bei der Beurteilung des Generalstreiks als dem großen weltpolitischen Ereignis im 68 in Frankreich. Man darf dabei ja nicht vergessen, dass bei der Wahl hinterher, im Juni, glaube ich, mehr als 50%, ist doch klar, warum. Ja, mehr als 50% der am Generalstreik Beteiligten gaullistisch gewählt haben. Ja, aber warum? Ja. Weil die einzige Alternative die Kommunisten waren. Es gab keine sozialistische Partei, es gab keine Alternative. Da hätte ich auch nicht kommunistisch gewählt. Das ist doch, also das ist das Mindeste, das ein Sozialwissenschaftler wenigstens analysieren kann. Ja. Dass das Genius von de Gaulle, weil das zuzuspitzt, entweder ich oder die Kommunisten. Und dann nach Prag 68 wählen die meisten, die gestreikt haben, de Gaulle gegen die Kommunisten. Hätte ich auch gemacht. Ja, Marais war nicht. Und du auch. Marais war damals schon nicht mehr so die große Nummer. Natürlich, Duclos, die größte, die einzige Partei, also ich meine, ein bisschen französische Kenntnis muss man haben, ja. Die einzige Partei, die gegen de Gaulle existiert hat, waren die Kommunisten mit 23%. Das war die große Zeit von Duclos, der dann als Präsidentschaftskandidat existiert. Die sozialistische Partei war nicht existent und wir, die Linken, haben gesagt, Wahlen ist Verrat und haben uns nicht beteiligt. Schlau waren wir und so war die Tatsache, dass nur die Kommunisten da waren. Und nach Prag konnte doch kein vernünftiger Mensch in Frankreich, es gab eine hohe Wahlenthaltung, eine hohe Wahlenthaltung, konnte doch nicht kommunistisch wählen gegen de Gaulle. Also musste, und das war genial von de Gaulle, diese Wahl gewinnen, trotz des Generalstreiks. Prag war im August. Ja, aber das, man spürte doch. Naja. Nein, ich würde das etwas anders interpretieren. Das ist einfach die durchschlagende Differenz zwischen objektivem Interesse und subjektivem Motiv. Und die Beteiligung am Generalstreik, das war noch zum objektiven Interesse, das waren die gewissermaßen solidarischen Partizipationsimpulse. Aber die Wahl, das ist durch subjektives Motiv veranlasst worden. Also, um das abzuschließen, mir scheint, dass ein großer Unterschied eben der ist, der Diskurs der 68er hatte damals eine enorme Attraktivität und eine enorme Suggestivität und Suggestivkraft, weil auf der Folie dessen, dass sozusagen die eine Art Sinnlehre entstanden war, nachdem die erste Wohlstandsphase sich vollendet hatte, merkten die Leute, jedenfalls die intellektuell ein bisschen anspruchsvoller waren, dass konsumkritisch, dass das nicht alles sein konnte. Und so konnte dieser Diskurs eine Suggestivität entfalten, obwohl er gesellschaftstheoretisch schon längst überkommen war. Ja, und nicht griff. Das ist ja auch politisch, ist ja auch nichts übrig geblieben. Die einzige wirklich politische Leistung der 68er-Bewegung in Deutschland, kann man sagen, ist das Entstehen der Grünen als Partei. Das ist wirklich substanziell geblieben. Ja. Da kommt aber eben noch vieles hinzu, was die 68er, also die Grünen haben sozusagen an dem, was ich eben genannt habe, an einem quasi religiösen Motiv der Sinngebung ganz erheblich partizipiert. Ne? Gut. Darf ich mal? Also, ich möchte erst mal sagen, wo ich einverstanden bin. Ich bin völlig einverstanden, wenn gesagt wird jetzt, dass die im Grunde genommen die theoretischen Versatzstücke der 68er quasi, also Ulrich hat eben gesagt, eine quasi religiöse Dimension, es ist wahr. Da hat die Frankfurter Schule was ganz schön beigetragen. Dieser Satz von Adorno, es gibt kein Richtiges im Falschen, ist so absurd, dass im Grunde genommen sagen können, solange die Weltrevolution nicht stattgefunden hat, die Verhältnisse, gibt es kein richtiges Leben. Damit ist alles zu Ende. Können wir nach Hause gehen und irgendwann, wenn die Weltrevolution da war, kommen wir zurück und sagen, jetzt wollen wir richtig leben. Ja? Das ist völlig richtig. Und wer das nicht so glaubt, da kann man auch da mal ex negativo diskutieren. Es ist doch interessant, dass so jemand wie Hannah Arendt in dieser Zeit überhaupt nicht vorkommt. Sie war ja rechts. Die gehörte zum anderen Lager. Ja? Nur weil sie weil sie gewagt hat, etwas zu machen, was ungeheuerlich war, nämlich den faschistischen Totalitarismus mit dem kommunistischen zu vergleichen. Und das war unerträglich für diese ganze Studentenbewegung, weil sie in der Springerfalle saß. Nämlich, wer sich kritisch zu DDR äußert, ist gleich Springer. In dieser Falle befanden sie sich und konnten mit, ich kann mich an vielen Diskussionen erinnern, wo ich immer gesagt habe, also der beste der beiden deutschen Staaten ist die Bundesrepublik, das ist eine Demokratie, da kann ich kämpfen. Und das andere, und das war verheerend. Völlig richtig in dieser Analyse. In der Analyse des Antiautoritären, das finde ich ja interessant. Also angenommen, es ist richtig, das ist, stimmt für mich, die Generation der 68er ist nach 45 geboren. Also 23 Jahre, so war ich auch 68. Dann sage ich, gibt zwei Möglichkeiten der Geburt. Die eine ist, dass Eltern sehr jung Kinder bekommen haben, ja, also 20, 23. Oder die Väter kamen aus dem Krieg zurück und haben gleich danach ein Kind produziert, 45, und es gibt auch 23. Das sind dann alte Eltern. Beides ist wahr. Beides gehört zur deutschen Geschichte. Ein Drittel der Mitglieder des SDS in Heidelberg hatten keine Väter. Ein Drittel. Also es gehört auch zu dieser Geschichte. Dann hatten wir zu kurz, ich gebe zu, das ist noch ein kleinerer Sample als deiner, wir hatten vor zwei, drei Monaten Diskussion zu Hause, da waren 10 Freunde, die alle in Deutschland aufgewachsen sind, alle ungefähr Alter zwischen 58, sagen wir, und 63, so kurz ein bisschen jünger als du, ja? So. Und alle haben erzählt, wie sie von ihren Vätern zu Hause verprügelt wurden. Durch die Bank haben das erzählt. So, und das haben sie doch nicht erfunden. An das jetzt als die große antiautoritäre Nachkriegserziehung zu erzählen, ist ja ein Märchen, was du vielen jetzt mal wirklich dazu backen musst. Ja? Und ich will nicht sagen, dass alle Eltern, also ich habe das Glück gehabt, ich bin weder verprügelt worden, mein Vater ist früh gestorben, meine Mutter ist früh gestorben, also ich kann sagen, ich habe da den Reich der Freiheit sehr früh erkannt, ja. Das kann man ja so sagen, ja. Aber ich finde, dass eine Realität war. Recht hast du, dass wir die erste, und das stimmt für Frankreich genauso wie für Deutschland, die Generation, die nach dem Krieg geboren wurde, hat einen Reichtum kennengelernt, was die Kriegsgeneration nicht gekannt hat. Das stimmt für de Gaulle. De Gaulle hat ja eine wahnsinnige ökonomische Entwicklung für Frankreich ermöglicht, gleichzeitig aber einen Deckel drauf gehalten, dass alle Modernisierungsnotwendigkeit mit dieser ökonomischen Verbesserung nicht zugelassen wurde. Das hat den Deckel zum Platzen gebracht. Das war also eine Gesellschaft, die moralisch, ideologisch in der Kriegszeit im Grunde genommen gespeist wurde mit einer Modernisierung, die längst diese Kriegszeit verlassen hatte. Und das ist auch für die Bundesrepublik richtig. Für die Bundesrepublik kommt noch dazu, dass in der Tat, und das finde ich auch richtig, dass man sagt, die intellektuelle Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist natürlich nicht von den 68er begonnen worden. Das ist ja Unsinn. Natürlich haben die kritischen Intellektuellen der späten 50er Jahre, der 60er Jahre diese Auseinandersetzung getragen, die bis hin, da hat Götz Ali interessant in seinem Buch auch entwickelt, wie im Grunde genommen im Bundestag und überall bei den Eliten dies diskutiert wurde. Dies zu bezweifeln wäre unsinnig. Was die 68er Generation gemacht hat, und dies hat sich dann fortgesetzt bis zur Holocaust-Serie, die dann viele Jahre später war, war die familiäre Auseinandersetzung. Entweder, ja, mit der Frage mit den Eltern, was habt ihr gewusst, jung oder alt, und vor allem mit den Eltern dieser Generation, also die Großeltern. Das war ja die Auseinandersetzung, die diese Gesellschaft, die bundesrepublikanische Gesellschaft, bei der Sendung dann Holocaust, bei der Serie zum Platzen gebracht hat, wo die Fernsehanstalt jeden Abend nach einer Serie familientherapeutische Diskussion organisieren musst, also beruhigt euch jetzt mal alle, und dann haben Wissenschaftler im Fernsehen erklären, was man wissen kann, was man nicht wissen kann, um die Auseinandersetzung in den Familien nicht zum Platzen zu bringen. Das heißt, es lag in dieser Gesellschaft ein Potenzial des Schweigens, was unerträglich war. Und mit diesem Schweigen wollte diese Generation oder ein Teil dieser Generation hat versucht, dieses Schweigen aufzubrechen. Das ist ihr Verdienst. Ob sie übers Ziel geschossen hat, ob sie im Grunde genommen diese Generation in dieser Zeit vielleicht es sich zu einfach gemacht haben, also sich objektiv zu Widerstandskämpfern hochstilisiert haben. Also wenn wir damals so alt gewesen wären, hätten wir Widerstand geleistet. Wenn wir damals 23 gewesen wären, das war diese Generation und das war die Debatte. Die hat zu den Eltern gesagt, ihr wart damals 23, wir sind heute 23, warum habt ihr keinen Widerstand geleistet? Wir leisten Widerstand gegen den Vietnamkrieg. Und ich finde, dass dieser Vergleich falsch war im Nachhinein. Aber ich kann verstehen, was dahinter im Grunde genommen artikuliert wurde. Es ist, und das hat mich immer in Deutschland beeindruckt, bei der Bewegung. Ich kannte auch Leute, also Studenten, die sich wirklich sehr schwierig mit ihren Eltern auseinandergesetzt haben, die Mitglied der Wehrmacht waren, die sogar Mitglied der SS waren. Es ist doch für eine Generation, die 20, 23 ist oder jünger, dann 17 Schülerinnen, die 17, 18 waren, so, sich die Frage zu stellen, meine Eltern, meine Großeltern haben da irgendwie mitgemacht. Und diese Auseinandersetzung, das haben sie nicht ausgehalten. Ich sage nicht, das ist nachträglich alles richtig gelaufen. Das war jugendlicher Impetus und Übertreibung und so weiter, alles drin. Aber ich fand das mutig, wie du es gesagt hast, mutig, die Kraft zu haben, diese Fragen den eigenen Eltern und Großeltern zu stellen. Und das hat, und warum hat sich in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich diese ganze Welle der Wohngemeinschaft anderes, weil man es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Die Franzosen konnten sich in die Tasche lügen. Franzosen waren alle Widerstandskämpfer. Ja, wenn du nach dem Krieg eine hermeneutische Umfrage gemacht hast, ja, 90% der Franzosen gehörten dem Widerstand an. Ja, 6% höchstens, ja, war die Realität. Also war die französische Familie in Ordnung, weil alle zum Widerstand gehört hat, dass der zukünftige linke Staatspräsident Mitterrand sogar ein Kollaborateur war und. Das ist erst viel später rausgekommen. So, damit sage ich, dass die Franzosen sich diese Familienlüge entziehen konnten. Die Deutschen aufgrund der deutschen Geschichte nicht. Und das war ihre Stärke. Blind war sie, dass sie nicht gemerkt haben, wie sie im Grunde genommen, und das, da stimme ich dir zu, will ich nicht leugnen, dieses Religiöse, wie immer, wenn eine politische Theorie religiös ist, wurde dann zu totalitären Verhaltensweise, einer totalitären Verhaltensweise, die dann zu diesen verrückten Gründungen von maoistischen Parteien und danach geführt haben. Aber, und zum Schluss jetzt die Frage, warum gibt es heute keine Revolte? Weil die Analyse ist richtig. Also ich könnte jetzt mit dir streiten über Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen und Mindesteinkommen. Richtig, richtig an deiner Analyse, egal jetzt, ist, dass mit dieser sozialen Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft wir einfach unten irgendwie einen Strich ziehen müssen. Darunter darf kein Mensch leben und kann in unserer reichen Gesellschaft nicht leben. Jetzt streiten wir uns darum, was die beste Lösung ist, aber dieser Gedanke ist völlig richtig. Und deine Analyse, dass die Grünen nicht weit gegangen sind, nicht weit genug, warum nicht, das halte ich aus. Das andere aber, das Schwierige ist, was wir heute neu haben, ist, dass wir mit dieser dramatischen Entwicklung, sprich Stichwort Klimawandel, die ökologische Entwicklung, eine völlig neue Herausforderung haben, die klassenspezifisch nicht mehr zu lösen ist. Denn die Klassenfrage beantwortet nicht die ökologische Frage. Und das ist neu. Und das, meine ich, ist nicht inhaltlich 68 entwickelt worden. Aber die 68er oder ein Teil von denen, nicht die, ein Teil von denen, nachdem sie gemerkt haben, dass ihre pseudosozialistischen theoretischen Versatzstücke einfach im Nirvana verschwunden sind, hatten aber die Offenheit, sich dieser neuen inhaltlichen Auseinandersetzung zu stellen. Und das ist meiner Meinung nach eine positive Wendung der negativen Seiten von 68. Und wenn wir heute sagen, warum gibt es keine Revolte? Du hast mit dem Diskurs da völlig recht. 68 konnten wir ja mit den verrücktesten Ideen, ein sogenannter Diskurs, wie die sogenannte DDR, im Grunde genommen formulieren. Also die einen, das habe ich schon gesagt, Freiheit im Namen der Kulturrevolution oder Che Guevara, wir, die Libertären, die Anarchisten, wir waren sympathischer. Wir waren für die spanische Anarchisten, Selbstverwaltung Katalonien 36, Arbeiterräte in Russland 17. Kurz gesagt, wir waren für die Loser der Geschichte. Alle unsere Beispiele waren die Verlierer der Geschichte. Sie sind sympathischer. Das ist ein Problem. Damit kann man aber geschichtlich nicht positiv argumentieren, weil es genauso zu einer Niederlage geführt hat wie die totalitären Entwicklung. Und in so einem Loch kann man heute nicht mehr falsch argumentieren. Man hat kein Beispiel mehr. Und zugegeben, du hast es zugegeben, die Sozialwissenschaften in ihrer empirischen, im Grunde genommen Reduzierung, helfen niemand da, aus diesem Dilemma rauszukommen. Das heißt, wir haben eine vernebelte Gesellschaft heute. Eine vernebelte Gesellschaft, die, wenn man sich die Probleme an sich nicht den Mumm hat, wieder, und das spricht, und das kannst du auch für die Grünen sehen, nicht mehr den Mumm hat, grundsätzlich zu argumentieren, dann wird man schon zu kompromissfähigen Politiken kommen. Aber erstmal die Kraft zu haben, endlich zu sagen, hört doch mal auf mit dieser unsinnigen Debatte, ob ihr jetzt die Verkehrspauschale oder die Pauschale reduziert oder erhöht, sondern denkt mal wieder neu, 4-Tage-Woche oder dies oder jenes, damit wir wirklich grundsätzlich unsere Gesellschaft umorientieren. Da hast du recht, aber da sitzen wir alle in der gleichen Nebelfalle, du wie ich oder andere. Vielleicht kurz einspringen darf, Vergangenheitsbewältigung ist etwas, was sich effektiv die 68er-Bewegung an den Hut schreibt. Es gab viele Vorläufer, der SS-Staat, die Schuldfrage 46, also das Thema war nicht neu in Deutschland, es war viel neuer in Frankreich, aber in Frankreich hat es zu null Ergebnis geführt. Es gab keine Auseinandersetzung mit dem Vichy-Regime, das kam höchstens später mit Henri Amourou, 40 Millionen Pétainistes, wo plötzlich das als Eklat gebracht wurde. Und es gab auch nicht mehr eine Auseinandersetzung mit der sehr jungen Vergangenheit, für die de Gaulle immer noch stand, des Algerienkriegs. Wie erklären Sie, dass diese Vergangenheitsbewältigung, die in Deutschland dann einen neuen Schub vielleicht bekommen hat durch 68, nicht gegründet, nicht fußt mit der Bewegung, aber einen neuen Schub, dass das in Frankreich vollkommen verpufft? Ja, weil die Franzosen im Gegensatz zu den Deutschen, das habe ich immer angedeutet, sich mit dieser Resistance identifizieren konnten. Also die Maoisten haben sich die neue Resistance genannt, die ganzen Resistance-Mythen, ja, blühten ja auf, ja, es gibt das Lieder, la nouvelle Resistance, les nouveaux partisans, weil dann der nächste Spruch, das war ja das Schlupfloch, wie ich es vorhin genannt habe. Bei de Gaulle und Algerien ist es auch schwierig, denn in der Tat haben Sie recht, wenn Sie sagen, de Gaulle oder die französische Gesellschaft verantwortlich für den Algerienkrieg, aber de Gaulle war derjenige, der auch dies beendet hat, der die Kraft gehabt hat, jetzt, ja, das musste man am Rande des Bürgerkriegs, war Frankreich, und wir wünschen euch heute zu Tagen, wünscht sich doch jeder, Begin war der Letzte in Israel, im Grunde genommen ein israelischer de Gaulle, der in der Lage ist, eine Gesellschaft aus diesem doch fatalen Widerspruch und herauszuführen. Das war de Gaulle Stärke. Richtig haben Sie 40 Millionen Amourou. Es gibt den, das ist interessant, dass der Film von einem Kind eines deutschen Juden, nämlich Marcello Fünz, ja, Le Chagrin et la Pitié, ist ja ein Film, der bis in die 80er Jahre im Fernsehen nicht gezeigt wurde, über die französische Kollaboration. Das muss man sich denken. Das heißt, Frankreich war, und das muss man, das ist der letzte Punkt, die Deutschen konnten was ganz Perfides machen. Der Nationalsozialismus war schrecklich, aber die deutsche Wehrmacht, die war toll. Sogar Helmut Schmidt und wirklich diesen Mann, das gibt einen Punkt, was ich nicht verstehe. Er hat immer gesagt, er ist stolz gewesen, deutscher Offizier zu werden. Kein Wort zu den Deserteuren. Und wie lange hat diese Gesellschaft gebraucht, um endlich denjenigen einfach Achtung zu zollen, die den Mut gehabt haben, zu sagen, ich mache nicht mit. Wie lange hat diese Gesellschaft gebraucht? Das war im Grunde genommen die deutsche Realität. Und die Franzosen haben sich andersrum in die Tasche gelügt, wie sie gesagt haben, wir waren alle, haben die Resistance gemacht. Und keiner hatte den Mumm. Die Dramatik, das ist ja de Gaulles Verdienst in Frankreich. Frankreich war ja am Boden. Dass Frankreich innerhalb von 3 Wochen überrollt wurde, wo diese tolle deutsche Wehrmacht. Das ist ja etwas, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das in der Sozialpsychologie des normalen französischen Mannes, wie tief das als Verletzung sitzt. Und de Gaulle war derjenige, der durch seinen Appell am 6. Juni im Grunde genommen an diesen Franzosen appelliert, wir wehren Widerstand, kollaboriert nicht. Und die Masse der Franzosen hat sich identifiziert mit der kleinen Minderheit, die Widerstand geleistet hat. Die Masse der Deutschen hat es nicht geschafft, ganz lange nicht, mit den paar wahnsinnig mutigen Männern sich zu identifizieren, die Nein gesagt hat, bis tief innerhalb der Sozialdemokratie. Das war der große Unterschied. Also ich finde, es ist ein bisschen komplizierter. Also worauf ich möchte den Finger mal auf einen Punkt legen. Also ich denke, ja, Entschuldigung, den Finger mal auf einen Punkt legen. Ich denke, dass die Schwäche der, ja, sagen wir jetzt ruhig mal, in Anspruch genommenen Theorien. Man darf ja nicht vergessen, dass in Deutschland die 68er aufgrund dieses Diskurses in dem Bewusstsein leben konnten, dass sie moralisch herausgehoben sind, dass sie Recht haben, dass sie den anderen überlegen sind und dass das Ganze mit einem gewissen Fundamentalismus immer gekoppelt war. Fundamentalismus besagt, dass die Argumentierenden sich in Gut und Böse aufteilen. Und damit ist der politische Diskurs eigentlich schon verlassen, in dem gewissermaßen die Strittigkeit von Argumenten grundsätzlich anzuerkennen ist. Also bei der Abrüstungsdebatte war das noch deutlich spürbar. Da gab es eine Aufteilung in Gut und Böse. Wenn man da eine Unterschrift nicht geleistet hat, gehörte man zu den Kriegstreibern. Ja, es ist, ich meine, ich habe ja auch nicht gesagt, zum Beispiel was vorhin, kleine Entgegnung dazu, dass die Familien in Deutschland in der Nachkriegszeit oder die Familien, aus denen die 68er Gefolgsleute kommen, antiautoritär gewesen sind. Das wäre natürlich Unsinn. Aber sie waren nicht autoritär im Sinne der These von der Autorität der Familie. Ja, nein, das ist, also, stimmt einfach das mit unseren Untersuchungen schlicht und einfach nicht überein. So. Aber ich habe auch unter. Ja, okay, ja, Moment. Nein, es kommt ja auch noch dazu. Also, das. Nehmen wir das Syndrom, die Trümmerfrau, das Trümmerfrauensyndrom als einen Vorgriff sozusagen auf eine objektive Emanzipation, die nicht bewusstseinsmäßig vollzogen wurde. Dasselbe hast du bei den, auf der Seite, der, die Väter konnten doch gar keine Autorität mehr nach dem Krieg in Anspruch nehmen. Auf was sollten sie denn stützen? Die hatten sie doch vollkommen verloren durch ihre objektive Verstrickung. Nein, worauf ich den Finger legen möchte, ist das Folgende, dass die sehr simpel in einem Art Gutmenschentum vorgetragene Vergangenheitsbewältigungsattitüde der 68er hier in Deutschland eine Überdeckung der theoretischen und analytischen Schwäche war. Damit hatte man immer recht. Nicht? Das ist so ähnlich wie dieses Syndrom, wenn uns der Hessische Rundfunk vor, wann war das, so zum 50-jährigen Tag des Zusammenbruchs, also 8. Mai 1995, ab da uns dann vorgeschrieben hat, dass wir das den Tag der Befreiung zu nennen haben. Ja? Das ist eine schlichte, gutmenschentümliche Verharmlosung. Denn Tag der Befreiung kann man dazu nur sagen, wenn man selber von den Nazis verfolgt war. Für diejenigen, für die das galt, war das ein Tag der Befreiung. Aber für die Mehrheit der Deutschen, die übergroße Mehrheit, gilt das eben leider nicht. Ja? Sonst hätten sie das Hitler-Regime vor 1945 aus eigener Kraft vertrieben. Es ist also alles ein bisschen schwieriger. Und das, was damals Kohl in Yad Vashem gesagt hat, die Sache, dieser berühmte Spruch von der Gnade der späten Geburt, den würde ich jederzeit verteidigen. Ich auch. Ja. Ich habe kein Problem damit. Ja, aber die meisten linken Intellektuellen haben das für Verharmlosung gehalten, haben da große... Jetzt lass mal die meisten linken reden mit mir. Nein, ich bin nicht der idealtypische. Nein, Hässling. Wir sitzen ja jetzt nicht zusammen am Biertisch, sondern und unterhalten uns über uns persönlich. Sondern wir reden ja jetzt über allgemeine Verhältnisse. Und da gehört das dazu. Das ist allgemein beklatscht worden, dieser Jargon Tag der Befreiung. Ich glaube, das muss ich dir, habe ich ja eben gehört, nicht groß nahebringen. Aber das suggeriert, dieser Jargon wäre nur sinnvoll gewesen, wenn die Deutschen von irgendeiner nationalsozialistischen Macht, die vom Mars gekommen ist, gefesselt worden wären und hätten sich aus eigener Kraft nicht beteiligt. Ja? Einverstanden. Okay, dann sind wir... So, aber deswegen kannst du doch deine These vorhin... Bleib doch logisch mit dir selbst. Ja. Das stimmt, was du sagst, dann hat doch diese 68er Generation innerfamiliär genau diesen Konflikt ausgetragen. Ihr habt euch nicht befreit. Ja, nur mit den falschen Leuten. Ach, mit den falschen Leuten. Erstmal setzt du dich, das ist nun mal so, wenn du Familie hast, mit den eigenen Eltern auseinander und den eigenen Großeltern. Aber das ist nun mal das Gang des Dinge. Das hat mit Biertisch nichts zu tun, sondern hat was mit Familiensoziologie zu tun. Nein, aber das ist sozialhistorisch die falsche Generation gewesen. Und diese falsche Zurechnung ist ein wesentlicher Bestandteil des Mythos der 68er bis heute. Und auf den möchte ich aufmerksam machen. Nein. Ja? Entschuldigung, noch einmal, weil ich finde, das ist ein entscheidender Punkt. Ich finde, dass jedes Kind, was 45 geboren wurde, das Recht seinen Eltern zu fragen, warum hast du in der Wehrmacht gedient und hast nicht desertiert. Genauso wie jeder Franzose das Recht hat, warum hast du kollaboriert und nicht Widerstand geleistet. Verdammt nochmal, nicht... Was falsch war, dass die alle suggeriert haben, sie hätten, wenn sie damals gewesen wäre, diesen Widerstand geleitet. Da bin ich mit dir einverstanden, dass es nicht der Fall gewesen wäre. Gut, aber Danny, das ist jetzt wirklich eine Reduktion des Problems auf eine moralische Frage und die ist schlicht und einfach realitätsfremd. Wieso? Denn ja, man muss das politisch interpretieren. Du kannst doch nicht sozusagen für eine Mehrheit dieser Generation verlangen, sozusagen, dass sie unter den gegebenen Bedingungen des nationalsozialistischen Regimes Widerstand leistet. Das wäre sozusagen aus irgendeinem moralischen, idealistischen Himmel gekommen. Ulrich, das ist eine unhistorische Interpretation. Ich hätte alles zugestanden, wenn nicht, und für mich steht der Wehrmachtoffizier Helmut Schmidt paradigmatisch, der sagt, ich bin stolz, mein Land gedient zu haben. Also darüber will ich mit dir gar nicht rechnen. Das würde ich auch nicht gut nachvollziehen können. Moment, dann hätte ich in dem Moment, und jetzt kommen wir zu einer anderen Interpretation, hätte ich als Helmut Schmidt lieber geschwiegen, als das zu sagen. Aber genau das Schweigen ist ja jetzt sozusagen massiv kritisiert worden. Nein, ich verlange von einer Generation, guck mal, du hast im Vietnamkrieg, weil du gesagt hast, ich will auch mal zu Barack Obama und dein Grundpessimismus auch was sagen. Aber guck mal, im Vietnamkrieg gab es doch viele Amerikaner, die gesagt haben, wir wollen in Vietnam, damals gab es ja noch, war das ja noch eine Pflichtarmee, ja, man konnte also einbezogen werden, ohne dass man sich freiwillig meldet, im Gegensatz zum Irak heute. Und viele Amerikaner haben desertiert. Und diese Massendesertion war eine moralische Frage an die ganze amerikanische Gesellschaft. Zugespitzt hat sich diese moralische Debatte mit Cassius Clay. Cassius Clay, der damals gesagt, no Viet called me never nigger. Warum soll ich dann nach Vietnam? Und er hat diesen Kampf exemplarisch durchgestanden, egal wie versponnen er danach wurde oder nicht. Das war aber eine unheimlich wichtige moralische Auseinandersetzung für die amerikanische Gesellschaft. Und ich finde, dass die moralische Auseinandersetzung für die deutsche Gesellschaft ist, du hast recht, nicht die Frage, warum habt ihr keinen Widerstand geleistet, sondern hätte zur Konsequenz haben müssen, nicht, dass Helmut Schmidt geschwiegen hätte, sondern dass alle gesagt haben, wir sind bereit, denen unsere Achtung zu zollen, die den Mut gehabt haben. Mehr wollte ich nicht. Dass das diese Gesellschaft erst mit Rot-Grün, also rechnet mal, wann das war, dieses gesellschaftlich eingeräumt hat, dass Kohl, als er in Yad Vashem gesagt hat, mit Recht, ja, die Gnade der späten Geburt, aber konnte doch nicht dazu führen, dass er dann alle nach Bitburg führt. Verstehst du? Das heißt, ja zu Yad Vashem, nein zu dieser deutschen Sorglosigkeit auch über das, die Unfähigkeit, im Grunde genommen darüber nicht, wie Mitscherlich sagt, zu trauern, aber darüber nachzudenken, was falsch gelaufen ist in der Aufarbeitung dieser Zeit in dieser Gesellschaft. Mehr verlange ich. Ich verlange nicht, dass die Leute hätten Widerstand leisten sollen. Ich verlange, dass sie danach eine andere Position einnehmen zu denen, die Widerstand geleistet haben. Mehr nicht. Und das ist, glaube ich, möglich. Und da komme ich jetzt zu Barack Obama. Wirklich, weil ich finde... Also der Zusammenhang zu Mai 68, den werden wir auch verstehen. Ja, das ist ganz klar. Barack Obama, Mai 68, also 68 in Amerika, ist ja die Zeit der Bürgerrechtsbewegung und der Rechte der Schwarzen zu wählen. Und Amerika hat sich nie befreit von dieser Auseinandersetzung. Ich bin 63 nach Amerika und... Da habe ich in New York an einem Begräbnis teilgenommen, wo wir junge Schwarzen, übrigens von vieren waren drei jüdische Abstammung, ja, umgebracht wurden im Süden Amerikas, weil sie den schwarzen Amerikanern das Bürgerrecht, also die helfen sollen, Bürgerrecht zu nehmen. Und das hat unheimlich lange gedauert. Und Barack Obama ist jetzt in eine Falle gewesen mit seinem Prediger, der Rights, der ihm im Grunde genommen unheimlich radikal den Hass der Schwarzen gegen die Weißen. Und dann hat er, und ich rate jeden, hört euch seine Rede in YouTube darüber an. Es ist für einen Politiker, ich habe es noch nie gesehen, dass ein Politiker mit so in einer solchen schwierigen Lage in der Lage war, warum die Schwarzen hassen und in der Lage war, zu argumentieren, warum die Weißen Angst haben. Und was läuft schief in der amerikanischen Gesellschaft? Und dass er den Schwarzen und den Weißen, Armen, gerecht wurde. In einer Rede, 57 Minuten, die er nicht vom Blatt abgelesen hat, die wirklich aus seinem Kopf und seinem Herzen kam. Und ich sage, wenn so ein Mann Präsident der Vereinigten Staaten wird, mag sein, dass ich ein hoffnungsloser Optimist bin, aber es ist ein Mann, der dann auf Amerika und für Amerika ein anderes Licht und eine andere Möglichkeit eröffnen wird. Ob er diese Möglichkeit realisiert, weiß ich nicht. Ein Einwurf schnell, aber ich meine, das war doch die Illusion mit Kennedy genauso. Kennedy war hier der große Held. Und dann ist er umgebracht worden. Nein, das auch. Ja, doch, ja, aber auch. Wie lange haben wir... Ja. Wie lange haben wir gebraucht, bis wir endlich sozusagen uns desillusionieren lassen haben darüber, was Kennedy in Wirklichkeit war? Ja. Aber er war alles andere als ein demokratisch astreiner Präsident. Ja, aber Bob Kennedy war eine... guck dir mal, also das ist auch nochmal kompliziert, ich will euch nicht mit der amerikanischen Geschichte jetzt langweilen, aber die Entwicklung, die es gegeben hat, dann von das Nachdenken Bob Kennedys über das Handeln. Und wenn ich nehme... Nehmt mal eins, wenn ihr die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft. Einer der Hauptverantwortlichen für den Vietnamkrieg war McNamara. Lest mal seine Biografie. Es ist, ich habe auch da noch nie so eine selbstkritische Biografie gesehen, der im Grunde genommen die Grundlage, die Folie geliefert hat, dafür, dass jemand wie Barack Obama im Gegensatz zu Clinton Nein zum Irakkrieg gesagt hat. Das war genau so die Folie. Das heißt, Barack Obama ist in einer kritischen Tradition amerikanischer Entwicklung. Ob er das leisten wird, weiß ich nicht. Aber ich bin lieber auf der Seite eines, wo ich glaube, es könnte klappen, als so aus Altersweisheit, Altersstuheit immer zu sagen, es wird nicht klappen. Ja, wenn es nicht klappen wird, gehen wir ein Bier trinken und hören auf, über Politik nachzudenken, denn es wird eh nicht klappen. So, verlassen wir vielleicht kurz die US-Präsidentenkampagne und zurück zu den Auswirkungen und dem konkreten Erbe, dem man vielleicht 68 zuschreiben kann. Sie sagten eben, die einzige vielleicht politische Restante sei die Gründung der Grünen gewesen. Gibt es da nicht eine andere Dimension, die in Richtung von außerparlamentarischer Opposition geht? Das sind all die NGOs, die letztendlich dort ihre Wurzeln haben, Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen wird 68 gegründet, Greenpeace wird 71 gegründet. Sind das nicht wirklich, und das sind feste Bestandteile heute der internationalen Politik geworden, ist das nicht letztendlich ein konkretes Erbe aus dieser Zeit, was auch keine richtigen Vorläufer gekannt hat? Ja, aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht 68 sozusagen personifiziert oder verdinglicht zu einer bewegenden Bewegung, ja, also sozusagen, die etwas gestaltet oder veranlasst. Also die NGOs, die Bürgerbewegungen, die Bürgerinitiativen, das entsteht ja alles gleich ursprünglich und ist Ausdruck sozusagen einer allgemeineren Entwicklung, wovon die Studentenbewegung ein Teil ist. Ja? Und 68 ist ja jetzt nur eine symbolische Bezeichnung für eine historische Epoche, in der diese Transformation sozusagen passiert. Aber ich meine, es ist doch ein großer Unterschied, ob man gewissermaßen versucht, historisch das ja, zu analysieren als einen Epochenschritt, oder ob man das jetzt mit einer Bewegung identifiziert, die dann auch noch sozusagen personal repräsentierbar ist. Und das, der Mythos von 68 ist ein Mythos sozusagen, den Beteiligte für sich selber schreiben und weiterschreiben. Und es ist kein Mythos, es ist kein, sozusagen keine gültige Interpretation dessen, was da passiert ist. Also ich meine, jetzt muss man eben auch noch ein paar andere Aspekte sehen und das ein bisschen querbürsten. Zum Beispiel hat mich immer gewundert, dass die 68er, die sozusagen so großen Wert auf ihre Autonomie gelegt haben, gleichzeitig außerordentlich theoriegläubig waren. Sie haben, und sie waren im Grunde Technokraten wider Willen. Sie haben geglaubt, dass sie sozusagen, wenn sie Theorien lesen, danach ihr Leben gestalten können. Das ist alles andere als autonome Lebensführung, ja? Sondern das ist reelle Subsumption unter sozusagen, und das ist Entfremdung für mich. Ja? Ja. So, ja, du warst der Einzige, der zur Selbstironie fähig war. Ja, na klar, ich meine, also insofern... Nein, nicht, das ist nicht wahr. Die ganze Sponti-Bewegung haben genau das gesagt. Hört doch auf mit ihrem, mit ihrer intellektuellen Masturbation, hieß es damals, ein bisschen Brokkoli, und lebt mal endlich, ja, autonom. Also, das war vielleicht nicht besser, aber es war genau dieser Gedanke, der dahinter steht. Ja, aber das wurde auch wiederum theoretisch begründet, ja? Naja, also, gut, du musst auch. Ja. Also, du kommst, hör mal zu. Jeden Satz, den du hier sagst, sagst du, ich habe da eine hermeneutische Untersuchung. Nein, nein. Alles ist theoretisch begründet. 20 Leute, die du hast, ist theoretisch begründet. Das ist das Schicksal von denkenden Menschen, dass sie versuchen, theoretisch das, nein, aber, was sie denken, zu begründen. Ja, aber es ist doch ganz interessant, die Leute, die danach kamen, die Generation nach den 68ern, also unmittelbar nach, die hatten andere Slogans, die hatten No Future, Null Bock. Ja, ja, warum? Das war erstmal eine Bewegung oder ein Schritt, sich von der Theoriegläubigkeit zu entfernen, ja, und eben nicht sozusagen nach irgendwelchen prognostizierbaren Programmen zu leben. Und dann kam wieder was anderes, also sozusagen die, was weiß ich, New Wave, Selbstdementierung, außerordentlich ironisch. Das waren aber alles schon Absetzbewegungen, das muss man ja auch sehen, zu 68. Und es gab ja dann eine Generation von Schülern, die sich sozusagen von ihren 68er-Lehrern mühsam distanziert haben, für die das sozusagen die Müsli-Lehrer waren. Ja, nein, nein, die, das ist ja, später, Müsli. Nein, nein, ja. Also, die 68er-Lehrer sind die autoritären Marx-Lehrer, die mit der gleichen Autorität wie früher gelehrt wurden, jetzt nur Marx gelehrt haben. Müsli-Lehrer ist wiederum 10 Jahre später. Ah, ja, also das ist nach der Ökobewegung, das sind die gesunden Schuhe-Lehrer und so weiter und so weiter. Das hat mit dem Look der 68er wiederum nichts zu tun. Also du kannst nicht alles vermischen jetzt. Ja? Du musst ja historisch korrekt argumentieren. Ja. Wir sollen ja auch über, so wurde uns das ja, ist dir ja auch zugeschickt worden, auch über die Ökologiefrage noch reden. Das hast du ja schon aufgeworfen. Das kann ich nur mit 68 zunächst mal überhaupt nicht in Zusammenhang bringen. Also ich will das auch in etwas flapsig formulieren. Die 68er, wie ich sie damals erlebt habe, das waren, als die dann sozusagen so mühsam die Ökofrage übernommen haben, gehörten eher eigentlich zu dem Typus von Leuten, die über, was weiß ich, naturgeschützte Pflanzen geredet haben und das in einem Buch gelesen haben, während sie auf so einer Pflanze drauf saßen, ohne das zu sehen. Ja? Also das war eine erstmal fremd übernommene und rein strategische Angelegenheit, so wie ja auch ihr hier in Frankfurt strategisch die Grünen dann übernommen habt. Das ist ja eine Art Putsch gewesen und unter dem Jutta von Ditfurth ja bis heute leidet. Und ihr habt sie einfach entmachtet oder so enteignet, will ich mal sagen. Ja? Aufgebaut hier in Frankfurt haben die Grünen andere Leute, das muss man ja auch sehen. Also mit der Ökologiefrage kann ich die Grünen überhaupt nicht in Zusammenhang bringen. Im Übrigen, merkwürdigerweise, ich kann mich noch entsinnen, weil ich da aus der Gegend komme, wie der für die Grünen im Europaparlament sitzt, den du gut kennst, den Gräfe zu Baringdorf, wenn der früher, bevor er bei den Grünen war, das ist ein sozusagen Hofnachbar meines Bruders, wenn der mit seinem Traktor geackert hat, dann war da erstmal sofort 10 Minuten später eine große gelbe Spur zu sehen. Ja? Also aufgrund der übertrieben angewandten Unkrautvertilgungsmittel, die noch an den Traktorreifen hingen. Der ist also sehr viel, das bis, bitte? Ja, nein, ich wollte nur das als veranschaulichen, ein Beleg, dass das sozusagen eine Frage war, die Ökologiefrage, die aus ganz anderen Wurzeln stammt und die mit der 68er-Bewegung ursprünglich gar nichts zu tun hat. Nein, ja. Meine These, da ist auch kein Widerspruch. Also erstmal hat Gräfe selbst darüber sogar was gesagt und geschrieben, den Widerspruch, den er gehabt hat und wie er ihn überwunden hat. Also ich finde, wenn man schon was sagt, muss man auch sagen, wie sich Menschen aufgrund von Überlegungen verändert haben. Das ist ja das Positive. Und nicht immer dann sagen, so tun, als ob sie sich nicht verändert hat. Bäh. Natürlich, ich habe 1966 noch für die friedliche Nutzung der Atomenergie plädiert. Ja, also da will ich nicht sagen, ich bin nicht als Ökologe geboren, ja, sondern es ist, und das meine ich, einen Teil der Leute, die aus 68, die einen Reflexionsprozess eingeleitet haben und oder die daran teilgenommen haben, auch eine Überprüfung dessen, was 68 theoretisch irgendwie argumentiert waren, sind dann eben bei den zur Ökologie gestoßen. Nicht, dass sie initiiert haben, sondern sind dazu gestoßen. Da wurde Jungle gelesen und andere Dinge. Das Spannende ist doch, wenn man schon die Grünen sieht, oder ist das natürlich, ich will ja das gar nicht leugnen, ich finde, vielleicht wird es auch heute Abend mal irgendwann klar. Vorhin hast du von den religiösen Dimensionen der Theorie gesprochen. Das ist auch bei den Grünen. Das gibt es auch bei den Grünen. Ganz stark. Das heißt, das Problem ist doch, wie kann man in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es läuft schief und man wird nicht gehört, wie kann man dann rationale Politik machen? Es ist eine Frage, die nicht einfach ist. Vorhin warst du ja völlig verzweifelt. Eigentlich haben wir eine vorrevolutionäre Zeit. Die Krise ist immens. Passiert tut nichts. Warum? Du warst verzweifelt. Ich habe gesagt, ich habe eine Idee, der Diskurs stimmt nicht. Ja? Und dieser Diskurs wird dann pseudoreligiös bei La Fontaine. Du sagst populistisch. Das ist ja, oder bei den anderen. Das heißt, was von 68 und früher immer in sozialen Bewegungen sich immer gezeigt hat, dass man in einer politischen Situation manchmal sich befindet, um überhaupt bestehen zu können, fundamentalisiert man sich. Aber weil man den Eindruck hat, die Gesellschaft ist nicht bereit zuzuhören. Und deswegen finde ich das falsch, wenn du sagst, zum Beispiel, er hat NGOs gesagt, also die ganzen Bürgerinitiativen. Interessant wird doch, dass in der öffentlichen Debatte immer diskutiert wird von bestimmten Seiten, 68 in Deutschland bis hin zur konsequent die RAF. 70er Jahre. Keiner sagt, dass von 68 bis Ende 77 es in Deutschland über 900.000 Menschen gab, die in Bürgerinitiativen organisiert waren und nicht in der RAF. Es wird so getan, als die gesamte Studentenbewegung gelandet ist bei der RAF, das waren 30, und die anderen sich irgendwie verändert haben oder nicht verändert haben und dann in diesen Bürgerinitiativen waren. Das wird, und das sage ich nicht, das ist 68, das sind die 68er, sondern das ist die gesellschaftliche Modernisierung, die die Revolte der 68er eine Öffnung der deutschen Gesellschaft ermöglicht, die dann Ende der 70er Jahre eben zu diesen Bürgerinitiativen geführt haben und da richtig das gleiche Phänomen dann eingetreten hat, der Fundamentalisierung, die hast du selbst dann beschrieben, nämlich in der Nachrüstungsdebatte, ja, wo derjenige, der nur nachgedacht hat, ob vielleicht Helmut Schmidt, der jetzt positiv von mir, der Gedanken, die SS-20 sind nun mal auch existent und nicht mythische Dinge und deswegen muss man nachdenken, ob jetzt die Nachrüstung der Weisheit letzter Schluss war, will ich hier nicht diskutieren, aber da war auch eine Fundamentalisierung und so weiter und so weiter. Das heißt, für einen Sozialwissenschaftler ist interessant, den Prozess der Öffnung und der Fundamentalisierung ungefähr jeglicher politischer Bewegung. Letztes Beispiel, der Neoliberalismus. Der Liberalismus an einem bestimmten geschichtlichen Moment war ja, die sozialdemokratischen Lösungsansätze funktionieren nicht. War ja nicht falsch. Und dann haben sie sich mythisch zu einer Ersatzreligion entwickelt. Der Markt löst alles. Der Markt ist die neue Religion. Und das ist genau der gleiche Prozess der Fundamentalisierung, die wir auf einer anderen Seite sehen. Zugegeben also, es stimmt, dass die 68er sich oder dass aus dieser Bewegung eine Fundamentalisierung stattgefunden hat. Es stimmt aber auch, dass diese Bewegung, und das ist das Positive, eine gesellschaftliche Öffnung bedeutet hat, eine Modernisierung der Demokratie, wo plötzlich einfach gesellschaftliche Bewegung, gesellschaftliche Auseinandersetzung langsam akzeptiert wurde als Salz, notwendige Salz in der Suppe der Demokratie. Ja, was du jetzt gesagt hast, was du jetzt ausgeführt hast, damit stimme ich vollkommen überein. Du hast jetzt aber im Grunde genommen das Loblied der Demokratie gesungen. Und da bin ich vollkommen mit dir im selben Boot. Nur dann musst du von daher auch die 68er-Bewegung massiv kritisieren. Nicht? Also ich nur die Schlagwörter formale Demokratie, das Antipluralismus-Argument und so weiter, das ist dir ja alles geläufig. Dann kommen wir vielleicht auch auf einen Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast. Das ist ja ein merkwürdiger Unterschied zwischen Frankreich und hier, dass in Frankreich sehr schnell nach 68 schon und dann auch mit natürlich erst richtig gestärkt durch die Wende, also 89, aber schon lange vorher, sozusagen eine sehr massive Kritik am Totalitarismus ja losgeht. Und ich erinnere mich gut, Furet hat hier Vorträge gehalten über das Ende einer Illusion, was ich für ein sehr wichtiges Buch halte. Ja, und das ist hier abgewehrt worden. Ja. Hier haben Intellektuelle Furet vorgestellt und dabei eine längere Einführung zur Verteidigung der Gegenposition gemacht, als sein Vortrag war. Oder Steffen Courtois, ein Schüler ja von Furet, auch das Schwarzbuch des Kommunismus, ein sehr verdienstvolles Buch, wenn auch sehr übereilt veröffentlicht und dadurch mit einigen Fehlern, aber im Grundsatz doch richtig, ist hier doch von den Intellektuellen systematisch abgewehrt worden. Ja, es hat also sozusagen Nicht nur von den Intellektuellen. Die Sozialdemokraten haben sich nie auf die Dissidenten im Osten bezogen. Die Einzigen, die das damals gemacht haben, das tut uns weh, waren Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Ja, ich meine, du musst ja weiter, es ist nicht nur die Intellektuellen, sondern in Deutschland hat man in der politischen Klasse, die Einzigen, die anders waren in dieser Frage, waren die Grünen, wenn schon, denn schon, ja. Da musst du auch zu, natürlich. Also bei der Wiedervereinigung, Bei der Wiedervereinigung, bei der Wiedervereinigung. Da war doch alles Nationalismus plötzlich, ja. Und, ja, aber das hat die positive Wende gedacht, dass die Grünen... Und da haben sich doch alle hinter Günter Grass versammelt, Zweistaatlichkeit als Strafe für Auschwitz. War doch damals das war auch die Position von François Mitterrand. Ja gut, natürlich, aber aus machtpolitischen Gründen. Ja, aber gut, Aber da kommst du ja einem Dilemma der deutschen Geschichte und auch der europäischen Geschichte. Das ist die Angst vor Deutschland. Die Angst vor Deutschland, die, du kannst sagen, die ist unsinnig und da hast du recht. Das heutige Deutschland hat mit der Geschichte nichts mehr zu tun. Und trotzdem, also es ist ja kein, Mitterrand ist das beste Beispiel und können wir ja, um die deutsche Befindlichkeit mal ein bisschen zu schonen, ja. Mitterrand reist nach Ost-Berlin und hofft, diese zwei deutschen Staaten irgendwie zu legitimieren, indem er sagt, es wird zwei demokratische deutsche Staaten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es der demokratische Wille der Deutschen war, sich zu vereinheitlichen. Und das war für ihn ein großes Problem, weil das Gründungsmythos Europas war ja, kein Staat konnte hegemonial in Europa mehr sein. Und die Angst von 80 Millionen Deutschland war, würde Deutschland wieder hegemonial werden. Und das hat er dann überwunden mit einer genialen Idee, nämlich der Euro, die gemeinsame Währung. Ja zur deutschen Einheit, nur wenn es zu einer Vertiefung der Europäischen Union kommt, und das ist die deutsche Währung. Aber diese Angst war real. Und diese Angst war bei den deutschen Linken, bei vielen Linken, die Angst vor der deutschen Geschichte. Sie war theoretisch falsch. Sie ist menschlich nachvollziehbar. Man muss sie überwinden. Wer diese Angst nicht hat, oder ich sage mal so, es ist natürlich auf allen Seiten Schindluder getrieben worden. Es kommt zusammen, was nicht zusammengeführt wird oder zusammengeführt wird und so weiter. Und am Ende hast du La Fontaine, der nicht genau weiß, was er eigentlich will. Das ist ein Teil der deutschen Gesellschaft, die viel weiter geht. Und es ist ein westlicher Egoismus. Was die Kritik, die du machst an den Positionen der Linken zur deutschen Einheit ist, sie waren damals so wie die Lega Lombarda in Italien. Das war die Angst der Reichen vor dem Teilen müssen. Denn jeder hat gespürt, die deutsche Vereinigung bedeutet ein Teilen. Herr Kunde, wir wollen vielleicht einen großen Dialog und vielleicht kann... Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich wollte ihm nur... Also. Aber trotzdem ist das, was ich ihm gesagt habe, richtig. Ob Dialog oder nicht. So, ich würde vielleicht, weil die vorherige Diskussion hat uns schon relativ weit zeitlich geführt, aber vielleicht gibt es ja im Publikum die ein oder andere brennende Frage, die an unsere Duellisten gestellt werden könnte. Aufstehen! Also 68 ist, was seinen Mythos anbetrifft, ein enormer Erfolg. Es ist vor allen Dingen ein kulturindustrieller Erfolg. Das können Sie ja daran greifen, dass heute jeder bei 68 beteiligt gewesen sein will, bis tief in die CDU hinein. Also öffentlich gegen 68 Stellung zu nehmen, ist berufsschädigend. Ja, natürlich. Es sei denn, Sie sind... Man sei emeritiert. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Von daher ist es eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, aber davon muss man trennen, was denn tatsächlich an Transformation substanziell dadurch zustande gekommen ist. Und das ist ja keine neue These, die ich da vertrete, dass vieles von 68 inzwischen sozusagen Lifestyle-mäßig in das vom Gegenlager verdaut worden ist und gewissermaßen außerordentlich erfolgreich zur Verdeckung neuer autoritärer und Machtstrukturen angesetzt. Die Leute sind alle im Sinne von 68 Lifestyle-mäßig außerordentlich nett zueinander, flache Hierarchien, wenig autoritär und so weiter, aber außerordentlich funktional. Ja? Also so wie in einem sehr neudeutschen Ausdruck dann immer zum Ausdruck kommt, das ist für mich nicht nachvollziehbar, ist ja die neudeutsche Formel dafür, Sie sind verrückt. Also das ist für mich absolut nachvollziehbar. Er hat vorhin Furet genannt. François Furet hat ein Buch, ein zweites Buch, das ich sehr wichtig finde, Das heißt, die Französische Revolution ist vorbei. Ja. Also Frankreich hat über 2 Jahrhunderte gebraucht, um zu verstehen, dass die Französische Revolution vorbei ist. Ich habe mir vorgenommen, zu meiner Lebzeit sollen wir verstehen, dass 68 vorbei ist. Und das ist meine These. Es ist völlig Illusion, es ist eine Illusion, jetzt immer rausfiedeln zu wollen, was ist gut, was ist schlecht. 68 war der Beginn oder die, sagen wir, die Verstärkung einer Dynamik, einer gesellschaftlichen Veränderung, die vorher angefangen hat, die durch die Auseinandersetzung 68 beschleunigt wurde und die nachher in verschiedenen Teilen zerfallen sind. Mit Zerfall ist es vorbei. Und jetzt kommen wir in einer Dimension der Auseinandersetzung, wo wir neu diskutieren müssen zwischen Wohlstand und Teilen, Ängste, Katastrophenängste und Katastrophenrealität. Wie gehen wir damit um? Wir haben ein Problem heute, was schon in den 60er Jahren diskutiert wurde, 68 aufgegriffen wurde, die katastrophale Situation der Schulen heute. Und 68 waren die Schulen auch in einem dramatischen Zustand, und welche Art von Schulen wir brauchen. Interessant, was du vorhin gesagt hast, will ich schon mal bemerken, gesagt, die Antiautoritären wollten nur mündliche Prüfungen, das war zu Erhalt ihrer Macht. Wer ein bisschen Frankreich kennt, die französische Universität funktioniert nur durch Schriftlichen und die Anzahl der Arbeiterkinder in der französischen Universität ist genauso niedrig wie in der deutschen Universität. Also deine Erklärung ist nicht ganz hermeneutisch, weil in beiden Fällen kommt die Arbeiterklasse immer unten durch. Ja? Da muss man schon andere Überlegungen haben. Die andere Überlegung ist die Situation der Schulen. Wenn man heute die Debatte über die Schulen führt, dann kann man Versatzstücke der Debatte aus den 60er Jahren aufgreifen, aber da nicht mehr stehen bleiben. Und die Entwicklung, was ist eine nicht autoritäre Schule? Ganz simpel. Die Schulen werden erst dann wirklich nachhaltig verändert und transformiert, wenn man die gesetzliche Schulpflicht endlich abschafft. Ganz einfach. Aber diese Forderung kann ich nirgendwo sehen bei den Linken. Ja? Ich finde, also die klatschen, muss ich sagen, um höflich zu sagen, es ist nicht ganz nachvollziehbar. Ja? Also wirklich wahr. Denn ich will euch mal was sagen. Wir haben eine Gesellschaft mit 8 Millionen Einwanderern, mit einer bestimmten gesellschaftlichen Situation. Wenn Sie die allgemeine Schulpflicht abschaffen, dann liefern Sie Tausende und Tausende von jungen Mädchen ihren Eltern aus, die nicht wollen, dass sie zur Schule gehen. Und das wollt ihr, und das ist soziale Gerechtigkeit? Also ich bitte euch. Aber das stimmt doch schlicht und einfach nicht. Die meisten, das stimmt nicht, das kannst du 10-mal behaupten, nein, das stimmt trotzdem, dass es stimmt. Die meisten Migranten kommen unter anderem mit dem Motiv, dass sie dafür sorgen wollen, dass ihre Kinder eine bessere Schulbildung haben können als in ihrem Herkunftsland. Das ist ein ganz wesentliches Motiv der Migration. Es ist überhaupt nicht wahr. Ich habe da ein paar Untersuchungen gemacht. Und zwar eine, als ich im Amt für multikulturelle Angelegenheit, gibt es eine Untersuchung, zugegebenermaßen, das waren 20 Mädchen. Ja? Und diese 20 Mädchen kamen aus Marokko und aus der Türkei. Und die Untersuchung zeigte, dass die Eltern, die aus den Herkunftsländern Marokko oder Türkei kamen, die eigene Schulbildung hatten, wollten, dass ihre Kinder eine bessere Schulbildung kriegen. Die Eltern, die selbst keine Schulbildung haben, wollten, dass ihre Mädchen so schnell wie möglich arbeiten. Das ist eine kleine Untersuchung, die das ergeben hat, damit wir dann im Amt bestimmte Dinge gemacht haben, damit wir die Mädchen unterstützen, wenn sie ihre Eltern, sie zum Beispiel mit 14 oder 15 zu Hause verheiraten wollen und so weiter, sie schützen, damit sie weiter zur Schule gehen können. Also du kannst doch nicht einfach hier behaupten, dass hier die Abschaffung der allgemeinen Schulpflicht die Lösung dessen ist, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, für die Schulen zu zahlen, was sie zahlen müssen. Das ist die Wahrheit und nicht umgekehrt. So, ich würde vorschlagen, dass wir die Debatte jetzt bei Wein und Käse fortsetzen. Aber bevor wir den Abend schließen, möchte ich Professor Spiller bitten, kurz das letzte Wort zu sagen. Ja, ich möchte mich dem nur anschließen. Wir haben zwei Sprechweisen erlebt über die Frage, zur Frage, wie Veränderung möglich ist, welche Sprechweisen es über und zur Veränderung gibt. Ich glaube, Sie alle nehmen sehr viele Anregungen jetzt mit nach Hause. Ich weiß nicht, ob wirklich hier eine Verständigung stattgefunden hat, aber der Wille zur Verständigung war doch deutlich erkennbar. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine sehr einen anregenden Nachhauseweg. Danke unseren Referenten und weise auf den Büchertisch hier noch hin.